Und dann auch nicht. Genau, so sind wir. Ja, vielleicht ist es nicht so realistisch. Soll ich mal klingeln? Ja, ist okay. Ah ja, ja, auf dem was? Soll ich mal klingeln? Ich will mit dem Fahrrad klingeln. Ach so, ich will mit dem Fahrrad und mit dem Geld. Ich wollte schon sagen, mit dem Fahrrad, ich will mit dem Auto. Was? Solange wie deine Mutter. Nein. Jetzt auf einmal. Doch, du noch nicht. Jetzt spielen all den Leute für Geld. Ja, dann ja. Weißt du noch hier? Das habe ich mal angefahren. Hallo, Oma, die frische Farbe. Die frische Farbe. Man sieht bei meiner Zeichnung irgendwie besser aus. Ich merke, ich spreche drauf, du. Das ist irgendwie dunkelschwarz, Alter. Was machst du, Alter? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Oder ein Schatten-Aus wird's ein geil. Warte mal, überlegen. Du willst einen Brandschreiben-Weltraum. Ah. Da haben sie beide wie so eine Art Rolle gespielt. Die eine hat einen Mann gespielt, die andere hat eine Frau gespielt. Die Frau gespielt, die zum Beispiel die Brücke gespielt, die streiten miteinander, die geschlagen haben. So was könnte auch machen. Ein Klopfer für diesen Witz. Weil jetzt habe ich Schatten gefunden. Mein Finger! Ich kann nicht mehr. Fertig. Techno, nee, oh. Kannst du dir mal alte Sachen oder was? Oh. Vanessa, komm mal her. Ganz normal. P, E, A, C. aber so ich nicht gern. Das ist ein Vorgehen von meinem. Das ist auch gerne sehr gern. Das ist auch gerne.